Viertes Kapitel: Der Mangel weltlicher Register und Archive. Könnte Rom, also die Kurie, in der großen Fälschungsaktion eine oder gar die führende Rolle gespielt haben? So lautete am Schluss des vorhergehenden Kapitels unsere Frage. Auf die Beantwortung dieser Frage zielen von nun an alle weiteren Untersuchungen ab, auch die jetzt folgende, die sich wieder mit einem interessanten statistischen Problem zu beschäftigen hat. Die historische Forschung, allzeit bereit, aus schuldigem Respekt vor der empirisch gegebenen Überlieferung die fundamentalsten Erfahrungs- und Vernunftsätze zu verleugnen, begnügte sich in vielen Fällen damit, eine auffällige Erscheinung im Bestande der Überlieferung einfach als Tatsache zu konstatieren, mit der sich der Historiker abzufinden habe. Die päpstliche Kurie hat, wie wir an den erhaltenen Überresten sehen und auch aus sonstigen Nachrichten schließen können, seit den frühesten Zeiten über ihre Kanzleiausläufe Register geführt. Gut, sagt der Historiker, die Kurie hat eben schon sehr früh die große Wichtigkeit der Registerführung erkannt, ohne die eine geordnete Verwaltung ja einfach unmöglich ist. Wie ist es nun in dieser Hinsicht mit der Registriertätigkeit in den Kanzleien der deutschen Könige und Kaiser bestellt gewesen? Da lehrt uns der allgemeine Befund der Überlieferung, dass die deutschen Herrscher bis fast an die Schwelle der Neuzeit auf die Führung von Registern keinen Wert gelegt haben. Es sind weder Register noch Registerfragmente erhalten, noch sind sonstige Anzeichen der Registertätigkeit in den weltlichen Kanzleien wahrnehmbar. Diese Tatsache erregt zwar Befremden, erklären die Historiker, an ihr ist aber nicht zu rütteln. Sie beweist eben, dass die Könige und Kaiser, gewiss sehr zu ihrem Schaden, von der Bedeutung und von den mannigfachen Vorteilen der Registerführung gar keinen Begriff hatten. Breslau lässt sich in seiner Urkundenlehre über diesen Punkt wie folgt aus. In Sizilien hat Friedrich II. Die Registerführung eingeführt. Wir besitzen ein Bruchstück, das die Zeit von Oktober 1239 bis Anfang Juni 1240 umfasst. Auch die Nachfolger behielten den Brauch bei. Mit dem Jahre 1265 beginnt dann die jetzt noch über 380 Bände umfassende Reihe der angiovinischen Register. Dass nun aber der für Sizilien nachgewiesene Brauch der Registerführung schon unter Friedrich II. Auch auf das Kaiserreich übertragen sei, dass also auch die für Ober- und Mittelitalien und für Deutschland ausgestellten Urkunden dieses Kaisers registriert worden seien, ist weder erwiesen noch irgendwie wahrscheinlich. Denn wo einmal im Mittelalter der Brauch der Registrierung in einer Kanzlei eingeführt war, da ist er nicht wieder aufgegeben worden. Dafür aber, dass in Deutschland unter Heinrich dem VII., Konrad dem IV. Und den Königen des Interregnums, Rudolf I., Adolf, Albrecht I., Kanzleiregister geführt worden seien, haben wir keinerlei Anhaltspunkte. Erst in der Kanzlei Heinrichs des VII. Wurde ein Register geführt, aber es hat sich von diesem Register nichts erhalten, und was sein Schicksal nach dem Tode des Kaisers gewesen ist, bleibt uns verborgen. Der Brauch ist dann in der Kanzlei seines Nachfolgers auf dem Throne Ludwigs des Bayern beibehalten worden. Da waren doch Frankreichs Könige noch eher bei der Hand, sich die Vorteile der Registerführung zu sichern. Ein am Hofe des Königs von Frankreich angeblich im Jahre 1204 entstandener Akten- und Registerband ist erhalten, und von diesem Zeitpunkt an ist der Brauch der Registrierung in der französischen Kanzlei beibehalten worden. Siehe Breslau, Seite 124. Und in Italien sind sogar vom Notar amtlich geführte Register der von ihm zur Beurkundung übernommenen Rechtsgeschäfte seit der Mitte des 12. Jahrhunderts bekannt. Somit hätte es also eines Zeitraumes von Jahrhunderten bedurft, bis die Erkenntnis von der hohen Bedeutung geregelter Registertätigkeit von Rom über die Alpen in die Köpfe der deutschen Könige und Kaiser gelangt war. Während in Italien jeder Notar bereits im 12. Jahrhundert sein Register führte, konnten sich die deutschen Herrscher erst im 14. Jahrhundert dazu verstehen, ihren Kanzleibeamten derartige unnütze Schreibarbeit aufzubürden. Überhaupt haben, wie die Historiker zu erzählen wissen, die weltlichen Fürsten diesseits der Alpen im Mittelalter niemals einsehen können, dass einem beschriebenen Pergament, und sei ein solches mit einem Dutzend Siegel geschmückt, irgendwelcher Wert beizumessen sei, so dass es sich verlohne, für eine sorgfältige Aufbewahrung Sorge zu tragen. Mochte die Geistlichkeit solche Papiere ängstlich hüten, den Königen und Kaisern stand nicht der Sinn danach, in der Pflege solcher Liebhabereien mitzutun. Wer es nicht glauben will, frage die Historiker. Da wird er hören, dass die Zeugnisse für die Existenz eines päpstlichen Archives, das heißt einer Sammlung aller die Kurie betreffenden Briefe, Urkunden, Register, Akten und so weiter, in dafür bestimmten Räumlichkeiten sorgsam aufbewahrt, bereits aus dem 5. Jahrhundert stammen und dass sich seit den Zeiten Innozenz des I. die Päpste selbst bei ihren Entscheidungen auf ihr Archiv beziehen.